Klarer Fall von Hans van Ooyen. Regie Thomas Leutzbach. Na gut, komm, wir müssen da rein. Aber lassen die uns denn durch? Komm einfach mit. Pitt Gruber, Rundschau. Wer leitet das hier? Stretze, Hauptkommissar Stretze. Das ist ja alles in besten Händen. Wir gehen da mal hoch. Ja, Moment mal, da können Sie nicht so einfach. Der Stretze kennt mich gut. Und wenn er nicht mit uns reden will, schmeißt er uns einfach raus. Wo ist es denn passiert? Zweiter Stock. Das kannst du dir schon mal merken. Wenn du deinen Job richtig machen willst, musst du die wichtigen Leute kennen. Alle. Und sicher auftreten. Ich bin verschüchtertes Lämmchen. Ziemlich runtergekommen hier, ne? Was erwartest du im Bahnhofsviertel? Orientteppich und Ölgemälde? Pitt Gruber. Sie haben mir gerade noch gefehlt, aber heute sind Sie wenigstens in netter Begleitung. Vika, Victoria Friesen, mein Azubi. Hallo. Meine Chefin meint, ich könnte ihr was beibringen. Was ist denn da oben abgegangen? Ein sauberer Mord. Jetzt lassen Sie mich nicht verhungern, Kommissar. Ja, keine große Sache, ziemlich klarer Fall. Den Täter haben wir auch schon, einen Wolfgang König. Wie alt? 28. Und das Opfer? Mehmet Ünlü, 36, Türke. Mehr wissen wir nicht. Und die Mordwaffe? Eine sechsschüssige Pistole. Und den Täter habt ihr schon? Er hatte keine Zeit abzuhauen. Wir haben einen Hinweis bekommen, anonym natürlich. Als unsere Leute hier eingetroffen sind, da hatte er sozusagen die Waffe noch in der Hand. Von wem kam denn der Hinweis? Anonym. Also, junge Frau, was wollen Sie denn bei dem lernen? Der kann ja nicht mal zuhören. Bandenkrieg? Naja, wir haben einigen Ärger mit der Türkenmafia. Drei Tote im Kakadu, zwei auf der Brunnenstraße. Stolze Bilanz für 14 Tage. Die spucken dem schönen Paul mächtig in die Suppe. Denen reichen ihre Spielhallen nicht. Die wollen die Bordelle übernehmen, das große Geschäft sozusagen. In so einem Krieg, da rollen schon mal Köpfe. Ich muss jetzt weiter. Diesen schönen Paul, kennst du den? Ich habe ein paar Mal über den geschrieben. Nicht gerade der Typ Mensch, mit dem ich gerne ein Bier trinken würde. Aber für eine Geschichte ist er immer gut. Und dieser Bandenkrieg? Türken gegen Deutsche, Russenmafia gegen Türkenmafia. Ein paar Albaner mischen auch noch mit. Ja, aber besonders intelligent haben die das nicht angestellt, nicht? Ich meine, der Polizei den Täter frei Haus zu liefern... Gar nicht so schlecht, Kleine. Da hast du recht. Ich höre mich mal um. Bist du sicher, dass er kommt? Der wird schon kommen. Wenn keiner was verdienen kann, kommt er. Kannst du drauf wetten. Hey, mach mal voll hier. Noch ein dreistöckiger? Drei Etagen, was ins Glas passt. Und die junge Dame kriegt einen Wodka. Nein, kein Wodka. Orangensaft, bitte. Hallo, Zeitungsmann. Sehr. Heute Begleitung? Na, Kalle, wie ist die Lage? Wer ist denn die Lady? Eine Freundin. Ist mir zugelaufen. Bist du nicht zu alt für die? Auch ein Whisky? Mhm. Einen Doppelten für meinen Kumpel. Und ein Doppelter. Prost, Kalle. Kann ich reden? Keine Sorge. Die Dame ist taub. Und stumm. Was willst du wissen? Der Mord in der Bahnhofstraße. Da ist ein Türke umgelegt worden. Den Täter haben die Bullen gleich kassiert. Die waren schon da. Da hat die Leiche noch gelebt. Was weißt du über diesen König? Der war noch nicht lange hier. Starker Mann? Hat bei den Mädchen abkassiert. Vor ein paar Tagen hat er Zoff mit ein paar Libanesen gehabt im Angels Club, kennst du doch. Die Diskothek, klar. Ja, die sind da gewesen und dann haben sie Streit gekriegt mit diesen Typen. Wer ist da gewesen? Der schöne Paul und seine Leute. König hat für den schönen Paul gearbeitet? Für wen denn sonst? Da kann ich ja nicht einfach die Noten abkassieren, wenn er nicht für den schönen Paul unterwegs ist. Was hat er für den schönen Paul sonst noch gemacht? Das weiß ich. Ein Mädchen für alles. Muss es hart hier geworden. Verdammt hart. Hört man so, ja. Im Moment gehst du am besten an Deckung, sonst hast du schnell ein Messer am Balk. Meinst du wegen der Türken? Die Russen wollen den Laden auch. Und diese Libanesen? Einer von den Libanesen ist dem schönen Paul auf den Schlips getreten. Wegen irgendeiner Tussi. Hat ein Wort das andere gegeben und am Ende haben sie einen von denen ins Krankenhaus bringen müssen. Nasenbein gebrochen, das Gesicht eine einzige Matsche. Und der Tote von der Bahnhofstraße? War das vielleicht gar kein Türke, sondern ein Libanese? Nee. Das wüsste ich. Der ist bestimmt Türke gewesen. Meinst du, der schöne Paul hat sich ein paar harte Jungs geholt, damit er den Türken besser einheizen kann? Was bleibt ihm anderes übrig? Prost. Prost, Kalle. Wenn der schöne Paul am Drücker bleiben will, dann hat er gar keine andere Chance. Da kann er nicht auf Mädchen Pensionat machen. Was weißt du noch über den König? Red mal mit der roten Lissi, wenn du mehr über den wissen willst. Mir ist nicht gut, auf den zu sprechen. Rote Lissi? Kenn ich die? Weiß nicht, mit wem du so verkehrst. Er arbeitet im Laufhaus in der Bahnhofstraße. Kannst du nicht übersehen, feuerrote Haare, ein richtiger Feger. Ist das alles? Und ich habe gehört, dieser Typ, dein Mörder, der ist im Knast gewesen. Und jetzt fährt er wieder ein. Na, dann mach's dir mal bequem. Wie viel kriegst du? 100. Leg's auf den Tisch. Deine Sachen kannst du über den Stuhl hängen. Mann, kein Sex. Was willst du denn? Ein bisschen reden. Ach, so einer bist du. Na dann mal los. König, sagt dir der Name was? Wolfgang König? Muss ich den kennen? Der Typ, der den Türken erschossen hat. Ach, der Wolf. Bist du von der Polizei? Sehe ich wie ein Bulle aus? Hier ist jedenfalls Schluss für dich. Steck dein Geld wieder ein, ich hab dir nichts zu sagen. Ich bin von der Rundschau. Ich hab dir nichts zu sagen. Warum so zugeknüpft, Lissi? Woher kennst du meinen Namen? Ich brauche nur ein paar Informationen über diesen Typen. Ich halte deinen Namen raus, versprochen. Keiner weiß, dass du mit mir redest. Wie kommst du ausgerechnet auf mich? Ist doch leicht verdientes Geld. Wie kommst du auf mich? Ich habe einen Tipp gekriegt. Ich soll mal mit dir reden, weil du nicht gut auf diesen Typen zu sprechen bist. König. Dass der König heißt. Ausgerechnet König. Hab gar nicht gewusst, wie der heißt. Hier haben alle nur Wolf zu dem gesagt. Muss ein ziemlich brutaler Typ sein. Ich verpfeif keinen. Da musst du dir eine andere suchen. Der Fall ist doch sowieso klar. Die Bullen haben ihn schon gegriffen. Der kommt jedenfalls nicht so schnell wieder auf die Straße. Der hat ja die Mädchen abkassiert, oder? Die Miete hat er abgeholt, ja. Jeden Tag einmal durchs Haus, 100 hier, 100 da. Du zahlst hier 100 Eier? Für das Zimmerchen? 100 am Tag? 100 Euro. Eier nehmen die nicht. Das sind 3.000 im Monat. Wie viele seid ihr hier? 50? 80. Manchmal 100, je nachdem. 300.000 im Monat. Na, das lohnt sich. Kein Wunder, dass die Türken das übernehmen wollen. Wenn die das hier in die Finger kriegen, gehe ich hier weg. Das steht fest. Ausbeuten lasse ich mich nicht. Warum bist du mit diesem Typen, diesem Wolf, aneinander geraten? Mir hat der Ton nicht gefallen, als er jetzt zum ersten Mal aufgeschlagen ist. Ich gehe hier anschaffen, okay. Aber deshalb muss man mich nicht wie ein Stück Dreck behandeln. Da habe ich zu dem gesagt, halt den Ball flach. Ganz flach, Junge. Da ist er fuchsig geworden. Hat er dich geschlagen? Das nicht, aber er war dicht dran. Und? Ich habe das dem schönen Paul erzählt. Danach war es besser. Warum hat er den überhaupt hergeholt? Der braucht jetzt ein paar harte Typen. Sonst drängen die Türken den aus dem Geschäft. Und warum hat der Wolf diesen Türken erschossen? Weiß ich doch nicht. Vielleicht war der von der Türkengang. Wollte dem Wolf Angst machen. Und da ist er dann an den Falschen geraten. Was denn? Wer ist denn da? Friesen. Piet. Wer ist da? Vika. Ach, Vika. Ja. Du bist das. Was ist denn? Wo bleibst du? Ich warte auf dich. Mitten in der Nacht? Nein, es ist 12:30. Hast du ziemlich ins Glas geschaut gestern. 12:30? In einer halben Stunde ist Konferenz. Ich dachte, ich höre mal, ob du noch lebst. Die Menge hat schon nach dir gefragt. Alter. Dann muss ich mich beeilen. Sag ihr, ich komme am Nachmittag. Wieso, wo willst du hin? Ich fahre zum Tennisplatz. Du willst jetzt Tennis spielen? Um 12:30 ist der schöne Paul da. Er sitzt da mit seinen Leuten beim zweiten Frühstück. Das ist sozusagen sein Außenbüro. Vielleicht habe ich Glück und erfahre was von ihm. Soll ich auch hinkommen? Nein, nein. Geh du mal zur Konferenz. Aber erzähl nicht zu viel. Pitt Gruber, der Star-Reporter. Herr Wendland? Mhm. Ich wusste gar nicht, dass Sie auch Tennis spielen. Vielleicht später mal, wenn ich in Rente bin. So lange kann das ja nicht mehr dauern, ne? Kommen Sie, Gruber, setzen Sie sich. Ist ja nett, dass wir uns mal Gesellschaft leisten. Champagner? Ein bisschen früh für Champagner. Keine Widerrede. Wenigstens, dass wir anstoßen können. Ja, gut. Ein halbes Gläschen. Wissen Sie, ich hatte Sie eigentlich früher erwartet. Was das im Kakadu passiert ist, da habe ich noch gedacht, Mensch, jetzt läuft dir gleich der Pitt Gruber vor die Füße und bohrt dir seine Fragen in den Bauch. Ich hatte Urlaub. Ihren Artikel hat eine Kollegin geschrieben. Auch deshalb? Mhm. Jetzt erstmal Prost. Ja, zum Wohl. Die Kollegin hat das übrigens, wie ich finde, gar nicht schlecht gemacht. Wir versuchen auch immer seriösen Journalismus zu betreiben. Auch wenn das immer schwieriger wird. Ja, es wird überall härter. Die ruhigen Zeiten sind vorbei. Bei Ihnen geht es ja zurzeit auch ziemlich zur Sache. Ja, ist in jedem Geschäft so. Wenn Sie erfolgreich sind, kreisen am nächsten Tag die Geier über Ihnen. Für mich sieht das eher nach einem Rudel Wölfe aus. Die warten nicht bloß, bis sie den Löffel abgeben. Ja. Prost. Prost. Naja. Und jetzt haben Sie sich ja selbst so einen Wolf ins Haus geholt, habe ich gehört. Ha, Mensch, Gruber. Dachte ich mir doch, dass Sie deshalb gekommen sind. Wegen diesem Idioten. Idioten? Ja, wenn man sowas schon macht. Ich meine, wenn man schon unbedingt einen umlegen muss und doch nicht in der eigenen Wohnung. So dumm kann man doch gar nicht sein. Dieser König ist Ihr Mann. Mit der Auswahl seiner Mitarbeiter hat man eben nicht immer Glück, oder? Ist doch in jedem Laden so, dass man ab und zu daneben greift. Dann hat der tote Türke nichts mit Ihren Geschäften zu tun? Wie kommen Sie auf so einen Quatsch? Zugegeben, ich habe da gerade etwas Ärger mit den Türken, aber ich gehe doch nicht her und sage jemanden, nun hol dir mal so einen Türken in die Wohnung und leg ihn um. Nein? Ich bin nicht der Hüter meiner Mitarbeiter. Was sie in ihrer Freizeit anstellen, ist nicht meine Sache. Wolf König hat bei mir als Wirtschafter gearbeitet. Er hat sich um meine Häuser gekümmert, weiter nichts. Abkassiert hat er. Die Miete eingetrieben. Das ist die Aufgabe eines Wirtschafters. Eine seiner Aufgaben. Er ist auch dafür verantwortlich, dass die Toiletten funktionieren und dass keiner ins Haus kommt, der da nichts verloren hat. Und das Zusammenschlagen von Libanesen, gehörte das auch zu seinen Aufgaben? Schauen Sie, Gruber, manchmal gibt's eben Zoff. Und dann steht plötzlich so ein Libanese mit einem Messer in der Hand vor dir. Wollen Sie warten, bis er es benutzt? Sie sagten, dieser Wolf sei ein Missgriff gewesen. Das kann man wohl sagen. Wie sind Sie denn an den geraten? Naja, manchmal will man einem eine Chance geben. Da kommt einer aus dem Knast und weiß nicht so recht, wohin. Ein Freund sagt einem, das ist ein guter Mann, den kannst du gebrauchen. So einfach ist das. Damit er nicht unter der Brücke landet? Sie sind ja ein richtiger Wohltäter. Ja, ja, ja. Und dann haben Sie der Polizei was gesteckt. Die ist ja früh am Tatort gewesen. Ich? Na, bestimmt nicht. Von mir haben die das nicht. Allen Ernstes, Gruber. Wenn ich das gewusst hätte, hätte es diesen toten Türken gar nicht gegeben. Da können Sie drauf wetten. Wir wären vor der Polizei da gewesen und hätten dem Idioten die Dummheit aus dem Anzug geprügelt. Ich lasse mir doch von so einem nicht meinen Ruf ruinieren. Und jetzt? Stellen Sie den Anwalt für König? Bestimmt nicht. Wissen Sie, Gruber, ich stehe immer zu meinen Leuten. Aber wenn einer so einen Blödsinn macht, muss er selber zusehen, wie er klarkommt. Da bist du endlich. Frau Mengert will dich unbedingt sprechen. Später. Wie war die Konferenz? Oh, Frau Mengert meint, wir sollten keine Kraft in die Sache stecken. Der Türke sei bloß ein weiteres Opfer in einem bekannten Rotlichtkrieg. Irrtum. Dieser Mord hat nicht das Geringste damit zu tun, dass die Türken dem schönen Paul in die Suppe spucken. König hat auf eigene Rechnung gearbeitet. Also, ich habe nach der Konferenz das Archiv mal nach diesem Wolfgang König durchgescannt. Und? Bist du fündig geworden? Ein bisschen. Wolfgang König war vor 6 Jahren schon in den Schlagzeilen. Eine ziemlich große Sache. Was für eine Sache? Der hat 2 Molotow-Cocktails in ein Fenster geworfen. Es hat 2 Tote gegeben. Ein junger Mann in der Wohnung unter dem Dach und ein kleines Mädchen. Hier, lies selbst. Ein türkisches Mädchen, 8 Jahre alt. Mensch, den Fall kenne ich. Also dieser König hat zu einer neonazistischen Gruppe gehört. Mensch, dieser König ist das. Der Nazi, der das Haus in der Lutherstraße in Brand gesteckt hat. Ich war da, als sie versucht haben, die Leute rauszuholen. Echt? Guck mal hier. Was denn noch? Lies mal, da steht es doch. Die 8-jährige Tochter des Mehmet Ü konnte nur noch tot aus dem Haus geborgen werden. Ünlü. Mehmet Ünlü. Ja, bingo. Gute Arbeit, Vika. Verdammt gute Arbeit. Boah, das war einfach. Ich habe bloß den Namen eingegeben und dann hat mir der Rechner alles ausgespuckt. Und was machen wir jetzt? Da bleiben wir dran. Aha. Besorg mal die Fotos von damals. Alles, was wir im Archiv haben. Hauptkommissar Stretzel? Gruber. Pitt Gruber. Hallo, Herr Kommissar. Sie schon wieder. Was kann ich gegen Sie tun? Gegen mich? Jetzt wollte ich Ihnen helfen und dann fangen Sie so an. Sie wollen mir helfen? Der Mord in der Bahnhofstraße. Ja? Verfolgen Sie immer noch diese Bandenkriegstheorie? Gruber, jetzt reden Sie mal Klartext. Tja, wir wissen inzwischen, dass die Tat nichts mit dem Rotlichtmilieu zu tun hat. Wie kommen Sie darauf? Wolfgang König hat vor 6 Jahren bei einem Brandanschlag die 8-jährige Tochter von Mehmet Ünlü getötet. Ja, das weiß ich längst. Dann glauben Sie also auch nicht mehr an den Bandenkrieg? In diesem Fall nicht. Und was vermuten Sie? Mensch, Gruber. Morgen Nachmittag gibt es eine Pressekonferenz. Die Einladung an die Presse geht gleich per Fax raus. Lassen Sie mich nicht im Regen stehen, Kommissar. Also unter uns. Wahrscheinlich hat dieser König einen ziemlichen Hals gehabt. Wahrscheinlich hat er Ünlü die Schuld dafür gegeben, dass er 6 Jahre einsitzen musste. Sieht alles nach einem Racheakt aus. Was sagt denn der Täter dazu? Gar nichts. Kein Geständnis? Keine Erklärung? Nichts. Schweigt wie ein Grab. Bringt ihr morgen schon was? Klar. Das müssen wir ausnutzen, wenn die Konkurrenz auf Bandenkrieg tippt. Wenn wir schon mal einen Vorsprung haben. Aber wir werden das nicht hochkochen. Ein paar Fakten, eine Rückblende auf den Brandanschlag. Keine Hirngespinste. Nur etwas mehr und etwas besser, als die anderen das im Moment hinkriegen. Oder wissen die schon Bescheid? Nein, die glauben wohl alle noch an den Bandenkrieg. Ich habe deinen Artikel gelesen. Gefällt mir gut. Danke für das Lob. Ich meine das ernst. Wie war denn das damals mit dem Brand? Ich bin sofort hin, als die Nachricht kam. Die Lutherstraße ist ja nicht weit weg von der Redaktion. Als ich da ankam, schlugen die Flammen schon aus dem Dach. Die Feuerwehr konnte nichts mehr machen. Und Mehmet Ünlü? Der hat sich mit ein paar Feuerwehrmännern fast geprügelt, weil er unbedingt ins Haus wollte. Er wollte seine Tochter retten, aber natürlich haben sie ihn nicht reingelassen. Und das Mädchen? An Rauchvergiftung gestorben. Die Ärzte konnten nichts mehr tun. Und die Mutter? Ich glaube, die hatten sie schon ins Krankenhaus gebracht. Aber den Vater haben dann auch die Feuerwehrleute nicht mehr aufhalten können, als das Mädchen nach draußen getragen wurde. Er ist auf sie zugerannt und hat geschrien. Das muss furchtbar gewesen sein. Ünlü war Nebenkläger im Prozess. Er hat nur schweigend neben seinem Anwalt gesessen. Kennst du diesen Blick? Was für ein Blick? Wenn die Augen leer sind, du siehst ihn an und wächst in einen leeren Raum. Kennst du das? Pitt! Sam! Schön, dass du mal vorbeischaust. Sam Rolfes, der Staranwalt. Und die junge Dame ist? Viktoria Friesen. Guten Tag. Macht ihr Volontariat bei uns. Sie soll mir ein bisschen über die Schulter schauen. Na, dann passen Sie mal gut auf, junge Frau. Der Mann ist mit allen Wassern gewaschen. Und Sam ist der beste Anwalt weit und breit. Sehr teuer, aber auch sehr gut. Jetzt übertreib mal nicht. Wir rechnen nach Tabelle ab. Ich muss dich nachher übrigens noch mal kurz sprechen, du weißt schon. Meine Ex? Wir müssen da bald mal einen Schriftsatz aufsetzen. Jetzt setzt euch doch. Sie müssen schon entschuldigen, junge Frau. Hier ist es im Augenblick etwas chaotisch. Was führt euch her? Ja, du hast doch vor 6 Jahren diesen Türken vertreten, der seine Tochter bei dem Brandanschlag verloren hat, in der Lutherstraße. Mehmet Ünlü? Genau. Deshalb ist er einer der Besten. Ein Gedächtnis wie ein Rathaus. Ich habe noch nie erlebt, dass der mal einen Namen vergessen hätte. Oder einen Fall. Der Täter hat 6 Jahre bekommen, soweit ich mich erinnere. Wir hatten auf Mord plädiert, sind damit aber nicht durchgekommen. Ein Teilerfolg. Mehr war bei dem Richter nicht drin. Was ist mit Ünlü? Er ist tot. Erschossen. Von Wolfgang König. Was? Ist das der Tote in der Bahnhofstraße? Und dieser Wolfgang König, ist das etwa der... Genau der. Ich hab's im Radio gehört, auf der Autobahn. 6 Schüsse. Hört sich eher nach der Tat einer eifersüchtigen Frau an. König hat das ganze Magazin leer gefeuert und dann sind die Bullen gekommen und haben ihn mitgenommen. Bist du nicht damals mit in die Türkei gefahren, als sie das Mädchen beerdigt haben? Ja. Die türkische Presse hat den Fall damals groß ausgeschlachtet. Jetzt bringen die Deutschen unsere Kinder um, haben sie geschrieben. Der Fall war überall auf der ersten Seite. Und bei der Beerdigung ist das ganze Dorf auf den Beinen gewesen. Dazu alle möglichen Politiker. Bestimmt 2.000-3.000 Leute und jede Menge türkische Fahnen. Der Tod des Mädchens ist von allen Seiten instrumentalisiert worden. Und Mehmet Ünlü? Der hat gar nicht mitgekriegt, was um ihn herum los war. Der hat nur wie erstarrt vor dem Grab seiner Tochter gestanden. Ist darüber nie hinweggekommen. Deshalb hat er auch seinen Beruf aufgegeben. Und was war er von Beruf? Lehrer. An der Grundschule. Aber als ich ihm wieder begegnet bin, hat er mir erzählt, dass er alles hingeschmissen hat. Ich kann diese Kinderaugen nicht sehen, hat er gesagt. Ich muss jedes Mal an meine kleine Tochter denken, wenn ich vor der Klasse stehe. Ja, und was hat er denn noch gemacht? Hat ein Geschäft eröffnet in der Karlstraße. Ein Laden für türkische Lebensmittel. Und dieser König, was ist das für ein Typ? Ich habe ihn nur im Prozess erlebt. Ja, und? Er wirkte wie der nette Junge von nebenan, zumindest auf den ersten Blick. Aber keine Spur von Schuldgefühl. Typ eiskalter Engel. Der ist als Einzeltäter verurteilt worden, oder? Anfangs hat die Staatsanwaltschaft noch eine Spur zu einer Neonazi-Gruppe verfolgt. Wir haben unsere Prozessstrategie natürlich darauf aufgebaut, aber so etwas ist schwer nachweisbar vor Gericht. Das sind geschlossene Kreise, in die man mit der üblichen Polizeiarbeit nicht vordringt. Deshalb ist nur dieser König angeklagt worden. Wie hat Ünlü eigentlich damals das Urteil aufgenommen? Als wir aus dem Gericht kamen, direkt nach dem Urteil, hat er zu mir gesagt, 6 Jahre? 6 Jahre für meine Tochter? Damit hat er nicht mal für ihre Augen bezahlt. Ja. Sag mal, hast du eigentlich die Akten noch? Was für Akten? Meinst du die vom Prozess damals? Genau die. Natürlich habe ich die noch. Wissen Sie, Frau Friesen, auch wenn das bei mir etwas chaotisch aussieht, wir haben ein sehr gut geführtes Archiv. Da kommt nichts unter die Räder. Entschuldige, ich hab's vergessen abzustellen. Ich darf mal kurz. Bitte. Ja? Gruber hier? Kalle? Ja? Hört sich gut an. Ja, können wir. Sagen wir in einer Stunde? In der Kanne? Geht klar. Bis dann. Sorry. Ja. Wie hast du das gemeint? Was gemeint? Du hast nach den Akten gefragt. Na, ich würde da gerne mal einen Blick reinwerfen. In die Akten? Du weißt doch, wie das ist. Die Polizei lässt mich nicht in ihre Karten blicken, bei der Staatsanwaltschaft weiß ich auf Granit. Ich brauche ein Gefühl für diesen Typen und mehr Hintergrund zum Opfer. Ich bring dich schon nicht in Verlegenheit. Wieder in Begleitung? Wer ist die Kleine eigentlich? Junge Kollegin. Meine Chefin hat sie mir an die Schuhe geklebt. Die jungen Leute müssen ja was lernen. Ja, ja. Also, was hast du für mich? Du warst beim schönen Paul, habe ich gehört. Du hörst ja das Gras wachsen. Von wem hast du das? Der schöne Paul lässt hier was ausrichten. Machst du jetzt Botengänge für den? Ich bin eben gefragt. Du interessierst dich doch für diesen toten Türken. Mach's nicht so spannend. Willst du wissen, wem die Knarre gehört hat, mit der erschossen wurde? Natürlich interessiert mich das. Die hat diesem Türken gehört, dem Toten. Der schöne Paul lässt dir ausrichten, dass der Türke sie vor ein paar Tagen gekauft hat. Auf dem Schwarzmarkt? Im Laden hat er die nicht gekriegt. Sicher. Mehmet Ünli hat die Pistole gekauft? Der schöne Paul erzählt keinen Scheiß. Dann ist dieser Mehmet also mit der Waffe in der Hand bei König aufgekreuzt. Ich werde nur für die Informationen bezahlt. Die Schlüsse musst du selbst ziehen. Ich habe noch mehr Fotos aufgetrieben. Bilder von der Beerdigung in der Türkei. Später. Jetzt setz dich mal. Ja? Wenn man sowas recherchiert, ist es manchmal wichtig, tief durchzuatmen und alles nochmal durchzugehen. Also, was haben wir bisher? Einen Brandanschlag vor 6 Jahren, bei dem ein türkisches Mädchen ums Leben kommt. Den Vater, der damit nicht fertig wird und der jetzt tot ist. Den Täter aus Nazikreisen, der nach 6 Jahren aus dem Gefängnis kommt und in der Rotlichtszene unterkommt. Eine Pistole, die Ünli sich auf dem Schwarzmarkt besorgt hat. Ja, und den Tatort, die Wohnung des Täters. Was machen wir daraus? Wie passen die Dinge zusammen? Ja, ist doch jetzt ziemlich klar. Also, Mehmet Ünlü kann den Tod seiner Tochter nicht verkraften. Und dann kriegt er mit, dass König entlassen wird. Er besorgt sich eine Waffe und sucht ihn zu Hause auf, um sich an ihm zu rächen. Dabei kommt es zum Handgemenge. König nimmt ihm die Pistole ab und feuert das Magazin leer. Und am Ende ist der Türke tot und König wandert wieder in den Knast. Plausibel. Dann war das ein Racheakt von diesem Mehmet Ünlü. Also ein Racheakt, der schiefgelaufen ist. Passt alles zusammen. Immer mit der Ruhe. Was haben wir noch? Wie meinst du das? Na, Fragen haben wir noch. Eine ganze Menge Fragen. Was für Fragen? Warum hat Ünli diesen König nicht gleich an der Tür zusammengeschossen? Ünli klingelt, König macht auf, bum bum und alles ist erledigt. Vielleicht... Nächste Frage. Wer hat die Polizei gerufen? Der schöne Paul war es jedenfalls nicht. Ein Nachbar vielleicht? Das ist nicht die Gegend, in der ein Nachbar die Polizei holt. Aber die Fakten passen doch zusammen. Manchmal passen die Fakten und es ist trotzdem ganz anders. Wo ist eigentlich das Foto von Ünli? Hier. Weißt du was? Wir machen Schluss für heute. Das reicht. Fahr nach Hause. Aber du hast doch noch was vor. Ich fahr noch zur Roten Lissi. Zu dieser Hure? Ja. Ist nur so ein Gefühl. Aha. Kann ich mitkommen? In den Puff? Da lassen die dich gar nicht rein. Es gibt Orte, da haben weibliche Journalisten keine Chance. Du schon wieder, na? Willst du heute vielleicht mal ein bisschen Spaß haben? Ich mach dir einen Sonderpreis. Bei dir könnte ich fast schwach werden. Fast? Das sind ja Komplimente. Ich hab da noch ein paar Fragen. Wollen wir raufgehen? Da sind wir ungestört. Ich zahle auch dafür. Das lohnt den Weg nicht. Können wir ruhig hier besprechen. Ihr Mädels bekommt auch eine Menge mit hier. Ich meine, ihr seht viel. Naja, manchmal ist es besser, nicht so viel zu sehen. Besonders dann, wenn man was sieht. Du bist ja eine richtige Philosophin. Stellst du jetzt deine Fragen oder was? Also, ist euch hier in letzter Zeit mal ein Türke aufgefallen? Einer, der hier rumgelaufen ist und Fragen gestellt hat? Etwa 35 Jahre? Ja, so einer ist wirklich hier gewesen. 35. Könnte hinkommen. Ein gepflegter Typ. Sehr gepflegt. So einer ist hier gewesen. Vor 2 Wochen vielleicht. Der hat mit ein paar von den Mädchen geredet. Mit mir auch. Was wollte der denn wissen? Erst hat er so getan, als wollte er mit aufs Zimmer. Aber dann hat er bloß Fragen gestellt. Wie du. Er hat sich auch für den Wolf interessiert. Hat gesagt, er kennt ihn von früher. Und? Dem kein Wort geglaubt, weißt du, der Wolf, das ist keiner, der sich mit Türken abgibt. Und weiter? Ich hab dem gesagt, er soll nicht so viele Fragen stellen. Da kannst du leicht Ärger kriegen, habe ich gesagt. Und dann ist er auch abgezogen. Aber gewundert hat mich das schon, dass sich ein Türke für den Wolf interessiert. Ist das der Türke? Der hier? Lass mal sehen. Nein. Der hat irgendwie anders ausgesehen. Also der war das jedenfalls nicht. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Mir ist noch was eingefallen, das ich vielleicht weiterhelfen kann. Es hatte einen türkischen Arzt gegeben damals, mit dem Ösi befreundet war. Vielleicht unterhältst du dich mal mit dem. Ein Arzt? Hast du auch einen Namen für mich? Metin Gül. Ist damals im Marienhospital gewesen. Chirurg, glaube ich. Guter Tipp. Nicht zu danken. Und dann nochmal zu der Sache mit den Akten. Ja, verstehe ich doch. Mensch, bitte, ich kann dir doch nicht den Einblick in mandanten Akten gestatten, wenn da ein Mädel dabei sitzt, das ich nicht kenne. Das kann mich die Zulassung kosten. Ja, schon klar. War auch eine blöde Frage. Du kannst vorbeikommen, wenn du willst. Ich hab die Akte schon raussuchen lassen. Ich bin noch länger im Büro heute. Mensch, Sam, bist echt ein Freund. Ja. Und dann reden wir endlich mal über deine Scheidung. Wenn du da nicht bald was unternimmst, kann das teuer für dich werden. Herr Gruber, nehme ich an? Ja, Pitt Gruber. Frau Friesen. Guten Tag. Guten Tag, ich bin Dr. Gül, Metin Gül. Wir sind von der Rundschau. Schön, dass Sie ein paar Minuten Zeit für uns gefunden haben. Was kann ich für Sie tun? Es geht um Mehmet Ünlü. Den kennen Sie doch. Mehmet. Wir waren beste Freunde bis... Wir bereiten seine Beerdigung vor. Meine Frau und ich, wir kümmern uns um seine Frau. Eine schlimme Sache. Kommen Sie, wir gehen ins Arztzimmer. Da sind wir ungestört. Danke. Wir möchten Sie nicht belasten. Mit unseren Fragen, meine ich. Es geht schon. Irgendwie muss es gehen. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir wollen eine Hintergrundgeschichte zum Tod Ihres Freundes schreiben. Woher kennen Sie Herrn Ünlü? Unsere Eltern kommen aus demselben Dorf. Und dann sind sie hierher gezogen. Beide Familien, meine ich. Mehmet und ich, wir sind zusammen aufgewachsen. In derselben Straße. Sie kannten sich sehr lange. Seit unserer Kindheit. Dann haben Sie den Tod der kleinen Demet miterlebt. Sehr nah. Mehmet ist an dem Tag im Café gewesen, im türkischen Café in seiner Straße. Da ist er manchmal hingegangen, um ein bisschen Tavla zu spielen. Vor allem aber, weil er da die Väter seiner Schüler getroffen hat. Für ihn war das so eine Art Büro. Es ist einfacher, mit den Männern im Café zu sprechen, als sie zum Gespräch in die Schule zu bestellen. Jedenfalls ist Mehmet an dem Tag auch im Kaffeehaus gewesen und dann ist plötzlich ein Junge aus der Nachbarschaft hereingestürmt und hat gebrüllt: Onkel Mehmet, dein Haus brennt. Furchtbare Geschichte. Ja, ich sag immer, es gibt Augenblicke, da stirbt ein Mensch. Mehmet starb in dem Augenblick, in dem seine Tochter aus dem Haus getragen wurde. Und seit dem Tag wollte er den Täter zur Verantwortung ziehen? Nein. Mehmet ist es nicht um Rache gegangen. Jetzt ist er tot. Ja. Sie wissen, dass er in der Wohnung des Mannes getötet wurde, der seine Tochter auf dem Gewissen hat? Ja, das weiß ich. Wie erklären Sie sich das? Das habe ich mich auch schon gefragt. Natürlich habe ich mich das gefragt. Und die Polizei hat mir dieselbe Frage gestellt. Was ist Ihre Antwort auf diese Frage? Ich kann mir das nur so erklären, dass dieser König... Wolfgang König. Dass dieser König so viel Hass auf Mehmet hatte, dass er ihn in seine Wohnung gelockt hat. Vielleicht hat er ihm die Schuld dafür gegeben, dass er so lange im Gefängnis war. Er hat ja 6 Jahre Zeit gehabt, um in seinem Kopf alles zu verdrehen. Sind das nur Ihre Vermutungen oder haben Sie dafür Indizien? Ein paar Tage vor dem Mord, da habe ich mich mit Mehmet getroffen. Und er ist ganz aufgeregt gewesen. Er hat mir von einem Anruf erzählt. Was für ein Anruf? Ein Mann hat ihn angerufen und hat ihm gesagt, er hätte Informationen für ihn. Neue Informationen über den Tod seiner Tochter. Jedenfalls war Mehmet ganz aufgeregt und hat gemeint, er wolle sich mit diesem Mann treffen. Ich habe ihm gesagt, er soll bloß vorsichtig sein. Und? Ist er hingegangen? Das weiß ich nicht. Das haben Sie auch der Polizei gesagt? Ja. Und das würden Sie auch vor Gericht aussagen? Natürlich. Welchen Grund hätte ich denn, etwas zu verschweigen, was Mehmet mir erzählt hat? Warum hast du ihm nicht gesagt, dass wir das mit der Pistole wissen? Also, dass Mehmet die Pistole gekauft hat. Was hätte uns das gebracht? Aber das rückt den Fall doch in ein ganz anderes Licht. Ich meine, glaubst du an diese Geschichte von dem unbekannten Anrufer? Du nicht? Kein Wort. Ich glaube, der hat uns angelogen. So einen Anruf hat es nicht gegeben. Und warum sollte Dr. Güll uns anlügen? Also, wenn du mich fragst... Ich frage dich. Es ist doch etwas anderes, ob jemand einen in eine Wohnung bestellt und ihn dann kaltblütig umbringt, oder ob... Ob? Ob jemand mit der Pistole vor der Tür steht und es ein Handgemenge gibt und dabei einer getötet wird. Ja? Vielleicht sogar in Notwehr. Was willst du damit sagen? Na, dieser Dr. Güll ist Ünlüs bester Freund. Glaubst du, der will, dass der Mörder seines Freundes wegen Notwehr freigesprochen wird? Was glaubst du? Na, der will, dass der Mörder seines Freundes lebenslang im Knast verschwindet. Das ist doch klar. Pete Gruber? Hallöchen, Gruber. Wendland hier. Herr Wendland, was verschafft mir die Ehre? Ha, Sie sind viel unterwegs, ne? Noch immer diese Türkensache. Irgendwie muss ich meine Brötchen verdienen. Schade, klar. Ich habe gehört, dass Sie meinen Mädels eine Menge Fragen stellen. Haben Sie gehört? Ist auch Ihr Job, ne? Aber wissen Sie, die Mädels machen sich so ihre Gedanken. Die kriegen es mit der Angst zu tun. Ja, Sie wissen ja, wie die Frauen sind. Klar. Also, ich möchte nur nicht, dass Unruhe ins Haus kommt. Das lähmt den ganzen Betrieb. Deshalb wollte ich Ihnen ein Angebot machen. Wenn Sie noch Fragen haben zu diesem Fall, dann rufen Sie doch einfach mich an. Oder Sie kommen mal wieder raus zum Tennisplatz. Ich verspreche Ihnen, wir kümmern uns drum. Ein guter Vorschlag. Ich habe einige Kontakte, die Ihnen helfen können. Das glaube ich gern. Gruber, in der Sache ziehen wir an einem Strang. Danke für die Info. Vielleicht komme ich auf Ihr Angebot zurück. Immer gern. Immer gern, Gruber. Ihr Artikel heute hat mir gut gefallen. Sehr sachlich, nicht überzogen. Gute Arbeit, wenn Sie mich fragen. Und wie sind Sie mit unserer Pressekonferenz zufrieden? Schlüssige Argumentation. König bestellt Ünli unter einem Vorwand in seine Wohnung und dann schießt er ihm 6 Kugeln in den Balk. Hat sich sehr überzeugend angehört. Danke. Aber was macht Sie da so sicher, Herr Kommissar? Es sind noch ein paar Indizien aufgetaucht. Die Aussage von Metin Gül? Das wissen Sie auch schon. Alle Achtung. Ja, seine Aussage bestätigt unseren Verdacht. König hat Ünlü unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt und dann hat er ihn erschossen. Das war eine geplante Tat, so viel steht fest. Weil er Mehmet Ünlü die Schuld daran gegeben hat, dass er 6 Jahre absitzen musste. Genau. Dann spielt der schöne Paul dabei keine Rolle. Diesmal nicht. Das war sozusagen eine Privatsache. Wir haben übrigens nicht nur die Aussage von diesem Arzt, das sage ich Ihnen jetzt im Vertrauen, also schreiben Sie das nicht, ja? Wir haben einen Brief gefunden. Einen Brief? Ünlü hat einen Tag vor dem Mord einen Brief geschrieben. Mit welchem Inhalt? Den Brief haben wir in Ünlüs Laden gefunden. Darin schreibt er, dass der Anrufer, von dem Gül uns ja auch schon berichtet hat, ihn in die Bahnhofstraße bestellt hat. Angeblich gab es neue Informationen zu dem Brandanschlag. Es passt alles zusammen. Die Straße, der Zeitpunkt des Treffens, der Inhalt des Telefonats. So einen Brief haben Sie gefunden? Der lag in Ünlüs Schreibtisch, ist nicht abgeschickt worden. Der Vergleich der Schriften hat jedenfalls ergeben, dass Mehmet Ünlü diesen Brief eigenhändig geschrieben hat. Ziemlich klare Sache, oder? Ziemlich klar. König geht jedenfalls lebenslang in den Knast. Diesen Beweis kann er nicht aushebeln. Da wird jeder Richter auf kaltblütigen Mord entscheiden. Ist König immer noch so schweigsam? Der sagt kein Wort. Ja, ob er was sagt oder nicht. Was will er gegen diesen Brief schon ins Feld führen? Na, vielleicht will er sich auf Notwehr herausreden. Ach, null Chance. Da spielt kein Richter mit. Und wissen Sie inzwischen, wer der anonyme Anrufer gewesen ist, der den Mord gemeldet hat? Das werden wir wohl nicht mehr ermitteln können. Vielleicht einer der Nachbarn, der aus der Wohnung Kampfgeräusche gehört hat, aber da sagt keiner was. Ist eben Bahnhofstraße. Von denen redet niemand mit uns. Wie lange lebt ihr schon getrennt? 2 Jahre. Ja, 2 Jahre. Im Mai sind es 2 Jahre. Und darf man fragen, warum? Ich habe Mist gebaut. Ich habe ein bisschen das Trinken angefangen. Hat es Stress gegeben. Und dann, na, ich habe mich bei einer anderen ausgeweint. Idiotisch immer. So ist das Leben. Ein bisschen einfach, deine Erklärung. Was soll ich dir sagen? Besser, wir reden über unseren Fall. Also ich finde den jetzt wieder ziemlich undurchsichtig. Seit der Pressekonferenz weiß ich nicht mehr, was ich darüber denken soll. Die Staatsanwaltschaft geht jedenfalls von Mord aus. Ja, und wie würde die denn erklären, dass Mehmet Ünlü die Pistole gekauft hat? Das sieht doch sehr nach Rache aus. Das mit der Pistole wissen die nicht. Und das interessiert die jetzt auch nicht mehr. Die Polizei geht davon aus, dass das Königswaffe war. Die haben ihren Täter und ein sauberes Motiv. Woher hat jemand gewusst, dass in der Bahnhofstraße gerade ein Mord geschieht? Wer ist das gewesen, der so viel gewusst hat? Also, das kann eigentlich nur ein Nachbar gewesen sein, der Streit aus der Wohnung gehört hat. Spielen wir unsere beiden Möglichkeiten nochmal durch. Nummer 1, die Mordtheorie. Wolfgang König will Mehmet Ünlü töten. Er ruft ihn an und lockt ihn in seine Wohnung in der Bahnhofstraße. Ünlü informiert seinen Freund Gül und fährt zu dem Treffen. Dort wird Ünlü dann von König erschossen. Wie kommt die Pistole ins Spiel? Vielleicht hat Ünlü Angst gehabt. Er wusste ja nicht, was ihn erwartet. Da hat er sich die Pistole besorgt. König hat sie ihm abgenommen und ihn damit erschossen. Mit der eigenen Waffe. Und warum hat es dann nur diese Waffe in Königs Wohnung gegeben? Wenn König wirklich die Absicht hatte, Ünlü umzulegen, dann wartet er doch nicht mit leeren Händen auf ihn. Zumindest das mit Ünlüs Brief würde passen. Und Nummer 2? Notwehr? Ünlü erfährt, dass der Mörder seine Tochter wieder auf freiem Fuß ist. Er besorgt sich eine Pistole und geht in Königs Wohnung mit der Absicht, den Mann umzubringen. Dann kommt es zum Handgemenge und König schafft es, Ünlü die Waffe zu entreißen. Der Rest ist klar. Aber was soll denn dieser Brief, den Ünlü vor diesem Treffen geschrieben hat? Ja, das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Warte mal. Hier ist Papier und ein Stift. Ich schreibe jetzt auf jedes Blatt einen unserer Schlüsselsteine. Eine Pistole. Nummer 1. Ein anonymer Anruf. Nummer 2. Ünlüs Brief an seinen Freund. Nummer 3. Ein merkwürdiger Fremder. Was für ein Fremder? Na, der die Huren nach König ausgefragt hat. Richtig. Nummer 4. Noch was? Leg alles nebeneinander. Hier. Vielleicht kriegen wir so ein Bild. Haben wir was vergessen? Das tote Mädchen. Darum kreist doch alles. Das Mädchen steht im Zentrum. Und die anderen Steine legen wir drumherum. Mhm. Und jetzt? Die Antwort liegt vor unseren Augen, Vika. Die liegt hier auf dem Tisch. Vika, Augen auf. Die muss da liegen, das spüre ich. Pistole? Ja. Brief? Ja. Anruf? Mhm. Fremder? Mhm. Vika, das ist so einfach. Da ist unser Stein. Da ist er doch. Schön hier. Eure Gegend. Ich glaube, hier ist es. 18. Ja, das ist es. Sag mal, bist du sicher, dass wir das Richtige tun? Nein. Komm. Dein Name stimmt. Also dann. Ja, vielleicht ist er nicht zu Hause. Da kommt er. Ja, bitte. Guten Abend. Herr Gül. Das ist eine Überraschung. Im Krankenhaus haben Sie gesagt, Sie hätten schon Feierabend. Ja. Was kann ich für Sie tun? Wir wollen nicht lange stören. Kommen Sie doch herein. Bitte. Sind Sie allein? Ja, alle ausgeflogen. Meine Frau ist beim Elternsprechtag. Und unsere Kinder sind bei Freunden. Jetzt setzen Sie sich doch. Danke. Dankeschön. Was darf ich Ihnen anbieten? Danke, wir wollen nicht lange bleiben. Einen Tee werden Sie nicht ausschlagen. Gerade fertig. Gern. Stört Sie die Musik? Nein, nein. Sülfili Vanilli. Das ist der Lieblingssänger. Das war Mehmets Lieblingssänger. Ein Stück Heimat. Heimat? Sie sind doch hier geboren, oder? Ja, aber das schütteln Sie nicht so leicht ab. Wir leben eben in zwei Welten. Weiß nicht, ob Sie das verstehen können. Mir geht's ähnlich. Sie sind nicht aus Deutschland? Aus Kasachstan. Ich bin mit meinen Eltern hergekommen, da war ich 5. Aber mir geht es mit der russischen Musik genauso. Na, dann kennen Sie das ja. Nehmen Sie Zucker. Der Tee ist sehr stark. Sie haben Ihren Freund sehr geliebt, nicht wahr? Wir waren wie Brüder. Mehr als Brüder. Wir begraben ihn in unserem Dorf nächste Woche. Er wollte neben seiner Tochter begraben werden. Und seine Frau? Sie geht zurück. Sie hat ihre Tochter und jetzt auch noch ihren Mann in Deutschland verloren. Sie will hier nicht mehr leben. Das verstehe ich gut. Demet ist für ihren Vater wohl sehr wichtig gewesen. Sie war sein Ein und Alles. Als sie gestorben ist, da war Mehmets Leben zu Ende. Im Grunde ist er schon vor 6 Jahren gestorben. Ja, wie ich das schon sagte. Worauf wollen Sie hinaus? Uns sind da ein paar Ungereimtheiten aufgefallen. Ungereimtheiten? Fragen. Was für Fragen? Mehmet Ünlü wird von einem Unbekannten angerufen und unter einem Vorwand in eine Wohnung in der Bahnhofstraße gelockt. Dort wartet sein Mörder auf ihn und streckt ihn mit 6 Kugeln aus einem Revolver nieder. Ja, so etwa muss es sich abgespielt haben. Ja, merkwürdig ist nur, dass Mehmet Ünlü, ihr Freund, sich ein paar Tage vorher auf dem Schwarzmarkt eine Pistole besorgt hat. Quatsch, das ist völliger Quatsch. Nein, das ist eine Tatsache. Davon habe ich nichts gewusst. Davon hat er mir nichts erzählt. Ja, aber wie erklären Sie sich das? Vielleicht hat er Angst gehabt. Vielleicht. Gut, lassen wir das mal für einen Moment so stehen. Etwas anderes ist nicht so leicht zu erklären, fürchte ich. Oder wie erklären Sie mir, dass ein paar Tage vor dem Mord ein Türke durch die Bordelle im Bahnhofsviertel läuft und den Huren Fragen nach Wolfgang König stellt? Was? Fragen nach Wolfgang König. Ein Türke erkundigt sich überall im Milieu nach Wolfgang König. Und dieser Türke war nicht mehr mit Ünlü. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Dieser Türke sind Sie gewesen. Was, ich? Sie. Sie müssen den Verstand verloren haben. Wir können jetzt gemeinsam zum Bordell an der Bahnhofstraße fahren. Das dauert 10 Minuten. Wir reden mit den Frauen da und ich stelle denen nur eine Frage. Ist das der Mann, der sich nach Wolfgang König erkundigt hat? Ist Dr. Gül dieser Mann? Eine ganz einfache Frage. Und dann fahren wir zusammen zur Polizei. Zur Polizei? Na, wir bitten die Beamten, uns das Band herauszusuchen. Das Band mit der Aufzeichnung von einem anonymen Anruf. Jemand hat ja die Polizei angerufen, als der Mord gerade im Gange war. Wissen Sie, diese Anrufe werden alle aufgezeichnet. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Jetzt reden wir mal Klartext, Dr. Gül. Ihr Freund erfährt, dass König aus dem Knast entlassen wird. Er besorgt sich eine Pistole. In der Zwischenzeit schickt er seinen besten Freund auf Tour durch die Bordelle, um mehr über König herauszufinden. Dann besucht er König in seiner Wohnung, hält ihm die Pistole vors Gesicht, aber er erschießt ihn nicht. Und doch geschieht ein Mord. Und genau in diesem Moment ruft sein bester Freund anonym bei der Polizei an und meldet das. Mehmets Brief ist eine Täuschung, damit wollen Sie die Polizei an der Nase herumführen. Erklären Sie uns jetzt, wie das alles zusammenhängt. Ich habe geahnt, dass das nicht klappen wird. Ich habe gesagt, Mehmet, das funktioniert nicht. Er hat gesagt, Metin, ich warte seit 6 Jahren auf diesen Tag. Ich liege in jeder Nacht wach und denke mir die schlimmsten Tode für diesen Mann aus, der meine Demet auf dem Gewissen hat. Ich werde nicht zulassen, dass dieser Mann frei herumläuft. Er hat 6 Jahre bekommen. Damit hat er nicht einmal für ihre Augen bezahlt. Es muss sehr schwer für ihn gewesen sein. Es war die Hölle für ihn. Und für uns alle. Es stimmt, Mehmet hat diese Waffe besorgt. Und ich habe mich in den Bordellen umgehört. Da habe ich mich wohl ziemlich dumm angestellt. Ziemlich dumm, ja. Und Sie sind auch der Anrufer bei der Polizei gewesen? Ja, das war ich. Trotzdem kriege ich das immer noch nicht zusammen. Warum hat Mehmet diesen König nicht einfach umgelegt? Das habe ich ihn auch gefragt. Und da hat er gesagt, so billig kommt er nicht davon. Ein Schuss und vorbei? Nein, im Knast verrotten soll er. Und deshalb hat Mehmet Ünli beschlossen, sich selbst zu opfern? Ja. Wie soll man das nennen? Es war ein inszenierter Mord. Mehmet wollte, dass dieser König ihn erschießt und dafür lebenslang in den Knast wandert. Und da haben Sie mitgespielt? Ich habe versucht, ihm das auszureden. Immer wieder habe ich das versucht. Dann hat Mehmet angefangen, König Angst zu machen. Das hat auch zu unserem Plan gehört. Mehmet hat ihm erzählt, er hätte eine der Huren umgebracht. Eins der Mädchen aus dem Bordell. Moment, das verstehe ich nicht. Mehmet hat König vorgespielt, er hätte praktisch als Wolfgang König eins der Mädchen ermordet. Natürlich stimmte das nicht. Mehmet wollte nur, dass dieser König in Panik gerät und nicht mehr weiß, was er tut. Genauso muss es dann auch abgelaufen sein. Auf die Sekunde genau. Dieser Mörder hat die Kontrolle verloren. Er ist auf Mehmet losgegangen und hat ihn erschossen. In rasendem Zorn. Es ist alles genau nach Plan gelaufen. Und zur vereinbarten Zeit haben Sie die Polizei angerufen? Ja. Und jetzt ist er tot. Mein Freund Mehmet ist tot. Der Mörder wird bestimmt freigesprochen. Weil König aus Notwehr gehandelt hat. Es ist alles umsonst gewesen. Alles. Alles. Mehmet. Klarer Fall von Hans van Ooyen. Die Rollen und ihre Darsteller: Pitt Gruber, Oliver Striezel, Viktoria Friesen, Margarita Breitkreiz. Hey, schön, dass du zu unserem Fest gekommen bist. Gleich wird getanzt. Tanzt? Aber wenn du früher weg musst. Wieso? Ich meine, du musst noch die Geschichte über Mehmet Ünlü schreiben. Ah, die schreibe ich nicht. Du willst es nicht schreiben? Ich will nicht, dass dieser König mildernde Umstände kriegt. Oder dass er wegen Notwehr freigesprochen wird. Dann wäre Mehmets Tod umsonst gewesen. Aha. Aber was ist mit der journalistischen Ehre? Ehre? Ein großes Wort. Die sauf ich mir gerade weg. Komm, schenk ein. Aber ist das dein Ernst? Ich lebe zwar davon, dass ich anderen Geschichten erzähle, aber manchmal ist es besser zu schweigen. Dr. Gül, Taifun Bademsoy. Robert Stretzel, Ingo Hülsmann. Kalle, Alexander Hauf. Lissy, Claudia Obstadt-Minges. Paul Wendland, Wilfried Hochholdinger. Sam Rolfes, Max Volkert-Martens. Polizist, Ulrich Lenk. Technische Realisation, Jonas Bergler. Regieassistenz, Julia Wolf. Regie, Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2010. Dramaturgie und Redaktion, Ursula Schregel.